Du sitzt in der Bahn. Oder im Bus. Oder sonst wo. Boah, einmal im Bus. Wir waren im Bus, ne? Ich und meine Freundin. Und vor uns sitzen so Mädchen. Und die reden einfach über uns. Ja, Schlampe, Fotze, Hure. Hurentochter, das ist überhaupt das Schlimmste. Und da ist diese Wut. Oder überhaupt gegen mich, so du Hure oder sowas. Das ist einfach Wut, weil sowas sagt man nicht, wenn man einen nicht kennt. Da würde ich ausflippen, dann könnte dieses Mädchen noch laufen gehen. Ja, das ist so passiert halt. Mein Freund hatte sich eigentlich mit einem Mädchen gestritten und so. Wir saßen in der Bahn erstmal. Jemand guckt blöd. Jemand sagt was Falsches. Ist anders als du. Es war auch so 1-2 Uhr nachts war das gewesen, Wochenende. Waren wir auch alle ein bisschen angetrunken gewesen. Sowas sagt man vielleicht, wenn man sich unter Freundinnen streitet, noch nicht mal sagt man Hurentochter oder sowas. Weil das einfach, was kann denn die Mutter dafür, weißt du, oder der Vater, was können denn die Eltern dafür? So. Und die hat meinem Freund ihre Titten gezeigt. Aber ich kam da an und die meinte, ja, direkt Läppchen schwören zu müssen, du Schlampe und so, ich hab keine Angst vor dir und so. Niemand darf so mit dir umgehen. Also ich hab mich am Telefon mit meinem Ex-Freund gestritten. Und ich sag ins Telefon so, ey, denkst du, ich bin behindert? Aber ich war so am Schreien, peinlich, ja. Ich weiß, aber ich war besoffen. Und das war dann halt so, weil ich auch ein bisschen angetrunken war und die hatte ein bisschen Spaß dabei und ich habe mich danach am Ende einfach da eingemischt. Dann sitzt ein alter Mann vor mir und sagt, ja, natürlich bist du behindert, so wie du hier rumschreist. Ich guck den an, nicht so wie ich meine. Also, so ein bisschen geschritten, nicht so, ach komm, weißt du, du bist älter, so, ne? Ich meine, ich bin leise. Ja, war so ein Mädchen. Dein Puls beginnt zu rasen. Mischt sie sich ein. Du stehst auf. Ach, schämt sich nicht, den Mann anzuschreien. Und ich hab noch gesagt, ich so ein bisschen behindert. Ich sag doch gar nichts mehr, ne? Und deswegen habe ich dann auch eine Anzeige bekommen, ist das dann auch zu Gericht gekommen. Hat die mich angespuckt, die Ekelhafte? Ja, und dann war vorbei für mich. Und dann hab ich ihr so eine auf die Nase gegeben, dass sie gegen den Zaun geflogen. Oh, da hab ich dir gezeigt, wer wem das Genick bricht. Riot Girls – Ausflüge in die Kampfzone. Ein Feature von Sabine Bernardi und Annette Blaschke. Am 25.11.2007 kam es gegen 12:45 in der Straßenbahn der Linie 7 zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen der Geschädigten und der Angeklagten, weil die Angeklagte einen ihr gegenüber sitzenden älteren Mann mehrfach beleidigte. Die Geschädigte hatte die Angeklagte darauf angesprochen und sie aufgefordert, die Beleidigung zu unterlassen. Als die Geschädigte an der Haltestelle Siegbauer Straße Drehbrücke aussteigen wollte, ging die Angeklagte auf diese plötzlich los und schlug der Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Du hast es ihr gezeigt. Auch die Angeklagte mischte sich daraufhin ein und trat die Geschädigte gegen den Oberkörper. Schließlich schlug auch die Angeklagte mehrfach gegen den Kopf der Geschädigten und zog an ihren Haaren, sodass sie ein Haarbüschel herauszog. Und deine beiden Freundinnen haben dir geholfen? Während der... Ich kann es lesen. Während der Auseinandersetzung wurden die Geschädigten mehrfach von den Angeklagten als Hure und Nutte bezeichnet. Ja, bei mir steht es auch so. Während der. Auch sie wurde von der Angeklagten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Während der Auseinandersetzung wurde die Geschädigte mehrfach von der Angeklagten als Hurenschnutte bezeichnet. Die hat ein blaues Auge, ein bisschen aufgeplatzte Lippe oder so, aber das ist für mich keine gefährliche Körperverletzung. Ich habe schon viel mehr abbekommen, was ist los? Aber die Scheiße ist ja, weil wir waren zwar zu dritt, aber wir sind ja nicht zu dritt auf die draufgegangen. Aber bei Gericht kam das dann halt so rüber. Die haben das auch als gefährliche Körperverletzung dargestellt, weil wir halt zu dritt waren. Aber wir sind ja zu dritt auf die draufgegangen. Put it in my hand and tell me how much pressure it takes to get you off. Give it all, give them hell, that's your birthright. Back in grade school, that's where I learned to street fight. I like it straight edge, right side up, uncool. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil du noch gar keinen kennst. Aber ich denke, wir machen eine ganz, ganz kurze Vorstellungsrunde nochmal. Wenn ihr anderen einfach sagt, wie ihr heißt, glaube ich, ne? Für den Anfang ist das vor. Ja, ist ja. Genau. Jetzt sitzt du hier. Anti-Aggressivitätstraining, kurz AAT. Einmal in der Woche, ein halbes Jahr lang. 20 Abende, die du in diesem trostlosen Jugendzentrum verbringen wirst. 4 lange Stunden, ohne Handy, ohne Kippen. Zusammen mit 13 anderen Mädchen, die auch alle wegen Körperverletzung hier sind. Weiß noch jemand, was wir so gesagt haben, womit wir eigentlich die Gruppenrunden immer anfangen? Also nach der Turnerei da vorne? Gut, aber es geht tatsächlich damit los, wie eure Woche war und dabei jetzt die Frage, wer anfangen möchte? Die Stühle sind unbequem. Die Kleine neben dir schwitzt. In so einem Stuhlkreis hast du das letzte Mal im Kindergarten gesessen. Du versuchst, möglichst gelangweilt zu gucken. Anti-Aggressivitätstraining. Ich habe am Anfang eigentlich mit Sozialstunden gerechnet. Ja, wir waren ja auch alle zu dritt da. Also ich als ein bisschen waren zu dritt da. Und ja, ich hätte eigentlich mit Sozialstunden gerechnet. Dass das jetzt mit Anti-Aggressionstraining kommt, hätte ich nicht gedacht. Weil ich dachte ja, die Leute, die da hinkommen zu dem Training, das sind richtig soziale Menschen, die wirklich jeden Tag einen weghauen auf der Straße oder so. Sich gar nicht im Griff haben. Unauffällig guckst du dir die anderen an. Bestimmt alles Assi-Weiber. Die große Blonde sieht ganz korrekt aus. Gutes Make-up, glitzernde Gürtelschnalle, pinkes Shirt. Auch 16. Sarah. Ja, war ja nicht die erste Gerichtsverhandlung. Und ich habe ja noch mit dem Richter diskutiert. Und dann hat er ja nur gesagt, waren beim letzten Mal nicht 180 Sozialstunden genug. Sag ich ja, ich würde aber lieber Sozialstunden machen, als ein halbes Jahr hinzugehen und so. Sag ich ja, und wenn nicht, muss ich Arrest gehen. Sag ich, dann ist das ja wie ein Zwang eigentlich hier. Ich hatte von Anfang an gar keine Lust, das zu machen. Aber Jugendarrest will ich auch nicht. Ich schmeiß doch nicht 4 Wochen von meinem Leben weg. Gerade mal 6 Uhr. Erst eine von 4 Stunden ist um. Neben der Uhr hängt an der Wand ein Plastikrahmen mit den Teilnahmeregeln fürs AAT. Erstens, die Anweisungen der Trainerinnen werden befolgt. Zweitens, aktive Teilnahme. Ich habe bei der Gerichtsverhandlung habe ich ein bisschen geweint. Ich habe richtig Angst gehabt. Ich saß da und der war richtig fies zu mir, der Richter. Richtig, war richtig aggressiv da. Ich hatte richtig Angst gehabt. Und da meinte der, ich gebe dir jetzt noch die letzte Chance. Wenn du nicht zum Anti-Aggressionstraining gehst, ja, dann muss ich dich leider in den Knast bringen. Julia. Große blaue Augen und 3 blutige Kratzer quer über die rechte Wange. Du hast am lautesten von allen protestiert, als es hieß, im AAT kein Handy und keine Zigaretten. Das macht doch erst recht aggressiv. Also es geht ja nochmal um die Lebensziele, hatten wir ganz am Anfang des Trainings schon mal gesagt. Dass es uns auch wichtig ist, dass ihr euch Ziele setzt, zumindest für diese nächsten 6 Monate. Lebensziele, keine Ahnung. Reich werden. Es beim Casting in den Recall schaffen. Aber damit kommst du bei den Trainerinnen nicht durch. Also ich glaube, so ein idealtypisches Ziel für alle Teilnehmerinnen gibt's nicht. Also habe ich zumindest nicht. Davon habe ich mich verabschiedet. Anja Steingen von der Arbeiterwohlfahrt Köln, Psychologin. Früher habe ich mal gedacht, das Ziel ist natürlich, dass sie nie wieder gewalttätig werden. Und heute ist es eher so, dass ich Ziele für einzelne Teilnehmerinnen formuliere. Und das kann sein, dass sie wieder in die Schule geht, hoffentlich auch nicht mehr gewalttätig ist oder weniger gewalttätig ist, dass sie bewusster mit ihren eigenen Gefühlen umgeht, die Grenzen anderer Menschen bewusster wahrnimmt. Also das sind so Dinge, die ich da nennen könnte. Die Trainerin stellt so viele Fragen. Du beantwortest eine Frage und es kommt sofort die nächste. Was hat das mit dem Leben draußen zu tun? Hallo, hier ist Julia. Wie geht's dir? Ich bin gerade hier draußen am Chillen. Sollen wir uns gleich treffen? Okay, mach dich fertig, dann rufst du mich an. Julia und Schatz. Okay, Schatz, tschüss. Du und deine beste Freundin. Wenn ihr durch die Stadt zieht, drehen sich alle nach euch um. Ihr habt Style und ihr seid laut. Ich und meine Freundin, wir ziehen nach Spanien. Das ist schon mal klar. Wir beide. Wir nennen uns nicht so mit dem Namen. Wir nennen uns immer Schatz, beide. Die ruft Schatz, ich ruf Schatz, immer Schatz. Wir nennen nie unseren Namen. Manchmal werden wir uns streiten oder so. Wir sind schlimmer wie eine Beziehung, wie ein Ehepaar, sagen die. Und wir sind so eifersüchtig auf Mädchen. Das ist ja noch die Krönung. Das ist echt, bei uns ist das irgendwie komisch. Das ist schon mehr, nicht mehr als eine Freundschaft, aber ich liebe sie einfach. Ja, und du nicht. Ja? Hey Schatz, bist du wieder eingeschlafen? Ach so, was machst du? Ja, ich bin gerade fertig geworden. Wir sind gerade in der Bäckerei, wir holen uns ein Brötchen, trinken Kaffee und danach fahren wir Domhauptbahnhof. Kommst du da hin? Beim Telefonieren betrachtest du dich in der Schaufensterscheibe. Cool, ja. Die Kratzer auf deiner Wange sind kaum noch zu sehen. Nein, sie sehen schön aus. Aber bring dein Puder. Du wirfst deine langen blonden Haare zurück und steckst dir zufrieden eine Kippe an. Ja. Okay, bis gleich. Tschö. Früher warst du ein Engel, sagt deine Mutter. Ich bin kein Asi-Vibe. Auf gar keinen Fall. Aber in den letzten Jahren gab es ständig Ärger mit anderen Mädchen. Deshalb ist deine Mutter auch mit dir und deinem kleinen Bruder an den Stadtrand gezogen. Ein Neuanfang. Ich sag mal so, ich habe mich schon seit über einem Jahr nicht mehr geschlagen. Deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, was ich an mir ändern soll. Weil ich habe mich schon von allein auf geändert. Ich bin umgezogen halt. Nur deswegen, meine Mutter also hat es ja gesagt, dass wir umziehen müssen. Ja. Ich habe mich eigentlich schon geändert. Ich bin ja nicht so eine, dass ich auf der Straße bin und sehe jetzt ein Mädchen, die guckt mich nur doof an. Dann scheiße ich einfach drauf. Dann sage ich, die guckt mich an, schön. Solange die nicht ihre Fresse aufmacht, haben wir kein Problem. Hi, Spichsen. Hallo. Ja, hier ist Anastasia. Ja. Wo bist du? Heute noch? Hi. Ich bin's, Eisel. Ja, wir können uns danach treffen. Ich hab so 8:30, 9 aus. Ja, hier in Friesenplatz. Gehen wir was sitzen, was trinken. Laguna Beach oder so. Ja, können wir machen. Okay. Okay, bis später. Okay. Tschö. Tschö. Ja, meistens, wenn ich Stress habe, dann ist das ja abends oder so in der Disco zum Beispiel. Und dann sind das auch Typen. Weil die denken dann zum Beispiel, wenn ein Mädchen so, der spricht mich an und ich sage, nee, komm, kein Interesse und so, dann bist du direkt eine Bitch oder sonst was. Ja, keine Ahnung. Oder die kommen einfach, passen dich an und das sind so Situationen, wo ich dann ausraste. Aber zu Recht, finde ich. Anastasia, du und deine beiden Freundinnen, ihr seid die Ältesten im AAT. Eisel, 18, Birsen, 19 und du, fast 20. Ihr seid cool drauf. Seid gleich fett zu spät gekommen und habt damit klargestellt, dass ihr überhaupt keinen Bock auf dieses Training habt. Juhu, endlich da. Jetzt erstmal zu Meckes, was anständiges essen. Was wollt ihr? Warum willst du mich einladen? Nee, ich hab 10 Euro, ich kann einfach euch einladen. Ganz früher, da war ich noch 13, so, hast schon mal geklaut bei der MH-Farbe oder so, eine nötige Scheiße. So. Ja, dann hatte ich schon eine Anzeige, da war ich noch nicht mal 14 gewesen. So, aber jetzt war Schlägerei und so. Aber das war noch nicht mal so oft gewesen. Also, ich habe mich zwar öfter geschlagen, weil ich habe mich schon mal erwischen lassen, ne? Ja. Ich hatte auch Sozialschulden gehabt, aber wegen Beleidigung, Bedrohung, sowas. Wegen Körperverletzung habe ich nicht so viele Anzeigen. Vielleicht 2. Und jetzt die eine war ja voll hässlich gefährlich, Körperverletzung angeblich, weil wir angeblich zu dritt draufgegangen sind, was ja gar nicht stimmt. Ja, jetzt halt Antiaggressionstraining. Seitdem habe ich mich zwar noch geschlagen, aber ich wurde halt nicht erwischt. Ihr wollt keinen Ärger. Seht aus wie all die anderen Mädchen hier. Kapuzenshirt, Adidas-Jacke, Jeans und schwarze Sneakers. Der Million-Dollar-Baby-Style. Ihr drei kennt euch seit der Grundschule. Deutsch, Türkisch, Russisch. Egal. Weil sie so diskutiert haben, Diskussion am Ende, hat mich wieder voll abgepasst. Ach, sonst mein Kinderschlag, weil die verrückt. Überhaupt? Auch wenn? Wenn ich sage, ich prügel mein Kind, wenn ich will. Und dann meinst du, wenn die mich voll labert, dann machst du das nicht mehr, oder was? Boah, ich hab meine Hose dreckig gemacht. Asozial ist für euch jemand, der kein Benehmen hat, der andere einfach dumm anmacht, keinen Respekt vor Älteren zeigt und so. Ihr sitzt im AAT, aber schuld sind immer die anderen. Weiterhin äußerte die Angeklagte gegenüber der Geschädigten, ich spring dich um, wenn du nicht den Ricky, Freund der Beschuldigten, aus deiner Internetliste löscht. So war das doch gar nicht. Weiterhin bezeichnete die Angeklagte sie als Fotze, Schlampe, Hure und Bitch. Weiterhin äußerte sie der Zeugin gegenüber, dass sie die Tochter der Zeugin umbringen werde, wenn ihr ihre Begleiterin etwas passieren würde. Schon wieder Mittwoch. Ja. Anti-Aggressivitätstraining. 4 Stunden reden. Und ständig diese Fragen. Fragen nach Zeug, über das du gar nicht nachdenken willst. Wir nehmen Jugendlichen, die wiederholt Gewalttaten begangen haben, verurteilt worden sind, in unseren Gruppen auf. Und Mel Gehring-Decker from England, AAT-Trainerin bei der Arbeiterwohlfahrt Köln. Thema Gewalt, ja, wie sollen wir das dann am besten beschreiben? Wir wollen den stärken, wir wollen denen eine Alternative zu Gewalt bieten. Wir wollen mal aufzeigen, dass Gewalt nicht cool ist oder andere Sachen cool machen. Ob das denn Schule, Ausbildung, also dann wirklich Alternativen dann aufzeigen zu ihrer bisherigen Handlungen. Also was ihr ja auch schon bei den Mädchen gehört habt, ist so ein Spruch wie, ja, wenn ich nicht angreife, dann werde ich Opfer. Also es gibt im Grunde nur diese beiden Alternativen. Und dass es dazwischen noch ganz viele andere Lösungsmöglichkeiten gibt und Wege durchs Leben zu gehen. Da versuchen wir ihnen so ein kleines Stück weit bei zu helfen. Ich habe keinen Bock, echt. Ich habe schon gesagt, ich glaube, wenn ich die Lehrerin sehe, dann mache ich kaputt. Ich habe so viel Hass auf die. Sarah, du hast wenigstens noch eine Lehrerin. 9. Klasse Hauptschule bist du. Viele andere im Kurs haben die Schule schon längst geschmissen. Häufig ist es so, dass die Mädchen Frust im Alltag haben und dann irgendwann rausgehen und den quasi in Gewalt entladen. Aber sich dem eigentlichen Auslöser völlig schutzlos ausgeliefert fühlen und eigentlich nur sagen können, ja, das muss ich halt aushalten. Und da wollen wir ihnen beibringen, wie sie aktiv mit solchen Situationen umgehen können und sich persönlich eben nicht so leicht verletzt fühlen. Die Ursachen für Mädchengewalt sind keine anderen als die für die Jungen. Also Hauptursachen sind eigene erlebte Gewalt, was eben langfristig dazu führt, dass man immer mitleidloser wird mit sich selbst, weil man einfach immer mehr aushält, aber auch anderen gegenüber. Zum anderen lernt man halt auch durch Beobachtung und das eigene Selbstwertgefühl wird halt immer kleiner. Ich glaube, jeder, der in so einem armen Viertel aufwächst, wie Corweller, Ports oder Bocklemünd, irgendwie sowas, jeder wird da mit Gewalt, mit Drogen. Ach, sowas kennst du von klein auf, kennst du sowas echt schon. Dich kennt jeder in Köln-Chorweiler. Wenn eines der anderen Mädchen ein Problem hatte, kam sie zu dir. Und du hast das geregelt. Du musst einfach Spaß verstehen, wie jetzt da, du Fotze und sowas. Wenn du sowas nicht verstanden hast, dann hättest du das vergessen können. So. Und tschüss so. Untereinander eben Fotze. Ja. Ich auch mit meinen Freundinnen. Das ist Spaß. Das ist aber gar nicht schlimm, das meint man ja nicht ernst. Das macht ihr häufig so, ne? Aber ist das angenehm? Du Arsch, du Fasche? Ach, das ist angenehm, das stört mich halt. Mich stört wir kennen seit Jahren, das so reden wir seit Jahren. Das ist nicht angenehm. Sarah, du wirst eines der 7 Mädchen sein, die den Kurs nicht zu Ende machen. 2-mal hast du schon gefehlt. Wer 3-mal fehlt, ist raus. Ich war schon immer ein schwer erziehbares Kind. Und damals hat es halt bei mir angefangen, so, ich wurde von meinen Eltern geschlagen. Und wo meine Eltern sich getrennt haben, also da kann meine Mutter mir auch sagen, was sie möchte. Ich glaube, das ist diese Wut, die sie dann noch in sich hatte, das hat sie, glaube ich, an mir immer ausgelassen. Weil ich bin nur eine Sekunde zu spät gekommen, ich wurde schon geschlagen. Also nicht richtig verprügelt, aber geschlagen halt. So mit 12, 13 war das, bin ich in die Punk-Szene gerutscht. Und dann habe ich halt an der Domplatte rumgehangen und ich habe mich von den Leuten halt verstanden gefühlt und so. Jetzt bist du 16. Du wohnst mit deinem Freund zusammen, schmeißt euren Haushalt und hältst die Stellung, wenn es Ärger mit dem Vermieter gibt. Du kannst vieles, was andere Mädchen in deinem Alter noch nicht mal versuchen. Was möchtest du denn an mir ändern? Glücklich bist du nicht. Gar nichts. Was soll ich denn an mir ändern? Ich habe mich schon genug geändert. Ich habe mich seit einem Jahr nicht mehr geschlagen oder sonst irgendwas. Nee, aber Felix, was war in der Schule? Was hat denn die Schule mit dem Charakter auch zu tun oder mit dem Wesen? Also es war eine Freundin von mir und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass die, wenn die mit mir unterwegs ist, über die anderen zwei redet und wenn sie mit einem von den beiden unterwegs ist, halt über mich redet. Und dann habe ich sie darauf angesprochen im Chat. Und dann meinte sie, Lipp schweren zu müssen und so. Und dann habe ich eine andere Freundin angerufen. Ich komme vor die Schule, sagt er morgen. Und dann will ich das morgen mit erklären, warum die hinter meinem Rücken redet und sagt, ich wäre eine Nutte. Ich trage jeden Tag dieselben Unterhosen und sowas. Meine Tochter ist alt genug, hat deine Mutter gesagt. Die kann das selber regeln. Bin ich da hingegangen, habe ich gesagt, was ist los? Sag ich, was glaubst du für einen Driss und so über mich und so, über meine Eltern und sowas. Sag ich, du kennst meine Eltern gar nicht und so, du hast gar keine Ahnung von meinem Leben. Habe ich nicht gesagt, dies, das. Sag ich, hast du wohl gesagt und so. Sag die ja. Und dann hat die so verplappert. Ja, habe ich auch gesagt. Ja und ja. Und dann habe ich sie geschlagen. Und dann habe ich ihr erstmal eine Ohrfeige gegeben. Sag ich, red anständig mit mir. Sag ich, ich bin kein Besen oder ein Hund. Sag ich zu der. Manchmal denkst du dran, wie anders alles sein könnte, wenn ihr in Russland geblieben wärt. Haben aber meine Freundin gesagt, hör auf, du kriegst noch voll die Anzeige und sowas. Ich hatte so Wut. Ey, das war so, in diesem Moment war das bei mir so, ich habe die gar nicht gehört. Ich habe das gar nicht mitbekommen, was sie mir gesagt haben. Ich hatte im Moment nur diesen im Kopf, diese Wut. Warum so, habe ich mir nur gedacht. Ob es besser wäre, wenn dein Vater noch bei euch leben würde, statt im Knast? Schau auf zu hören, ist sie noch Leppstur? Dann habe ich sie gegen das Auto geschlagen. Ich bin gegen das Auto die ganze Zeit geschlagen und mich hat keiner zurückgehalten bekommen. Und dann später kam eine Frau aus dem Bütchen rausgerannt. Die hat mich geschafft zurückzuziehen. Wäre die Frau nicht gekommen, hätte ich eine Anzeige nicht wegen Körperverletzung, sondern wegen schwerer Körperverletzung bekommen. Weil ich hätte die, glaube ich, bis ins Koma geschlagen. So viel Wut hatte ich da in dieser Zeit noch. Hast du eine Zigarette, Schatz? Guck dir mal dieses Auto an. Krieg ich einen Orgasmus. Unnormal, ich liebe Autos. Porsche. Oh. Julia, wie immer schwer beschäftigt. Wo bist du? Hast du was zu rauchen? Also früher bin ich gerne zur Schule gegangen und dann sechste. In der Grundschule bin ich super gerne und dann ein Jahr und dann sechste. War halt, habe ich mehr Stress mit meiner Lehrerin gehabt, auf einer normalen Hauptschule. Und ich weiß nicht, ich bin einfach nicht mit ihm klargekommen. Oder mit gar keinem bin ich da fast klargekommen, mit den Lehrerinnen. Und die haben mich immer aufgeregt. Ich habe immer gedacht, die geben mir schlechtere Noten. Das war einfach oft so, ich weiß nicht. Ja, wir sind gerade nicht, aber wir wollten jetzt teilkommen. Na, man soll bitte einen Joint klären. Ja, man darf nicht. Aber der soll das klären, bevor wir kommen. Hallo, wir kommen jetzt. Der soll das klären, bevor wir kommen. Hallo, aber klär schon mal, okay? Ja, und dann habe ich Klassenkonferenzen bekommen, bin ich von der Schule geflogen, bin ich in Kalk auf die Schule gekommen. Da war ich da ein Jahr auch. Ja, und dann Förderschule so. Ich habe 9er Abgang, also nicht Abgang, Hauptschulabschluss, aber nach 9. Du hast einen Abschluss, immerhin. Aber du weißt auch, dass in deinem Zeugnis 158 Fehlstunden stehen. Ich will meine Ausbildung machen als Friseurin. Friseurin ist eigentlich voll der Scheiß. Aber das macht mir Spaß halt so. Ich weiß nicht, ich wohne ja noch bei meiner Mutter. Meine Mutter gibt mir Geld, wenn ich brauche. Und deswegen, ich brauche halt nicht so viel auszugeben. Kann ich trotzdem alles für mich behalten. Geld macht immer nur Ärger. Ein Typ, mit dem du mal was hattest, hatte so viele Schulden, dass er dich auf den Strich schicken wollte. Du hast per SMS mit ihm Schluss gemacht und hast jetzt wieder deine Ruhe. Eisel, hast du Kippe? Hä? Zigarette? Laber! Wochenende. Feiern gehen. Normal. Schreibt, Anastasia, volljährig. Damit kommst du an jedem Türsteher vorbei. Wenn du kein Hausverbot hast. Die wollen doch feiern gehen alle Male. Boah, wie es noch regnet, ey. Ich hasse so ein Wetter, ich halte es nicht mehr aus, ey. Wir gehen in Table Dance. Ja, ey, da würde ich jetzt gerne hingehen. Ja? Ich war noch nie. Dann lass mal kurz. Irgendwann bestell ich mal einen Super. Ja, das mit der Schule, denke ich mir so, wär schon so gut gewesen, ne? Auf jeden Fall. Aber weiß ich nicht. Im Moment ist halt jetzt Geld verdienen und ausziehen und alles andere ein bisschen wichtiger. Ich hoffe, ihr habt alle Ausweis dabei. Wie, was für Ausweis dabei, Mann? Ja, die fragen doch. 4 Abende in der Woche gehst du jetzt kellnern. Birsen und Eisel sitzen in dieser Zeit seit kurzem wieder in der Schule. Abendschule. Abschluss machen. So, ich habe mich ja nicht dagegen entschieden. Ich bin mit meinem Freund zusammengekommen. jetzt waren sie ein paar Monate zusammen und Geld, ich hatte gar kein Geld gehabt. Ich muss arbeiten, ne? Da habe ich Arbeit gesucht, dann mit seinem Freund geredet, weil sie hat auch einen kleinen Laden, in Düsseldorf ein Restaurant. Ja, da habe ich schon eingestellt, hat mich ein bisschen eingelernt, weil ich konnte ja vorher gar nichts, kein Teller tragen, nichts. Ja. Und seit einem Monat arbeite ich jetzt richtig. Ich habe gerade gesehen, wie du mit dem Jungen Blickkontakt hast. Mit wem? Der sich anguckt gerade. Du hast so einen Schaden, ey. Von der kleinen Junge. Ja, und trotzdem. Was sagst du? Dann tun sich doch erstmal deine Füße an mein Bein. Ich bin das nicht. Na, ey, das ist doch dein Fuß. Dann wird schon der ganze Dreck auf meinen Fuß. Boah, ey, hau mich. Ich habe jetzt mit gar keinen Abschluss, ne? Und wenn ich jetzt ein Jahr in die Schule gehe, dann habe ich meinen Hauptschulabschluss. Ja, aber dann komme ich auch nicht weit. Da muss ich 2 Jahre machen, dann einen Schulabschluss habe. Ja, dann überlege ich, was mache ich denn dann damit? Dann mache ich Ausbildung. 3 Jahre kriege ich dann auch 400 Euro oder was auch immer im Monat. Das bringt mich nicht weiter. Im Moment lebst du von Arbeitslosengeld 2. Das mit dem Kellnern machst du so nebenbei. Ein Wodka Red Bull kostet 8 Euro. Wer weiß, ey, in ein paar Jahren werde ich sowieso Kinder machen und heiraten und so. Ja, hört sich vielleicht blöd an, aber ist doch Tatsache. Ist doch so. Du hast die Hausaufgabe vergessen. Aber du hast Glück. Heute nehmen sie Julia ran, von wegen Lebensziele und so. Ich schreibe keine Bewerbung. Der macht das für mich. Der will die Ausbildungsstelle. Die 10. Sitzung Anti-Aggressivitätstraining. Wer stört, fehlt oder keine Hausaufgaben macht, kriegt eine gelbe Karte. 2-mal gelb ist rot. Und rot bedeutet raus. Ja, schon auf Toilette. Echt, das ist jetzt die letzte verwandte. Ja, was soll ich, warum kannst du nicht einfach kurz auf Toilette gehen? Das dauert jetzt doch 2 Stunden. Aber schon, soll ich still sein, wenn ich mit der Schnurse pisse? Wie soll ich still sein? 4 Mädchen sind schon raus aus dem Kurs. Und ihr werdet immer lauter und aufsässiger. Ja, ich schmotze gar nicht, ich schreie ganz normal. Ja, ja. Wo denn? Zeig mal, das ist bei dir normal. Echt? So ist meine Redensart. Ich rede immer so. Und das kann auch so bleiben? Das kann so bleiben. Deshalb sagst du das. Das kann auch keiner ändern. Das wird auch niemand seiner ändern können. Das heißt, du willst das gar nicht ändern? Das ist so, wie ich bin. So bin ich und so kann ich keiner ändern. Ich bin so und schreibe auch so. Das passt jetzt wunderbar. Wir brechen heute ab. Wir haben keinen Bock mit euch. Trotzig, wie ihr seid. Aus dem Fenster gucken, eine halbe Stunde zu spät kommen und so weiter. Nee, mein Knie, da geht man drauf. So können wir nicht mit euch arbeiten und so wollen wir auch nicht arbeiten. Dafür brechen wir heute ab. Dafür wird ein Termin hinten dran gehangen. Aktive Teilnahme wollen die. Wer nur die Zeit absitzt, fliegt auch raus. Willkommen. Alle kriegen die Hausaufgabe. Es ist schade, ein paar haben ja heute gut mitgearbeitet, aber alle müssen jetzt darunter leiden. Alle kriegen eine Hausaufgabe, schriftlich. Nächste Woche mitbringen. Was möchtet ihr an euer Verhalten ändern? Was möchtet ihr? Oder warum solltet ihr hier im Kurs bleiben? Keiner zwingt euch hier mit uns zu sitzen. Ja, aber müssen wir ja. Nein, müssen wir nicht. Ja, klar. Ja, das ist gar nicht Knast. 4 Wochen Knast. Deine Schwester war schon da. Dein Vater sitzt immer noch. Dein Freund ist auf Bewährung. Du willst das alles nicht. Für uns ist klar, wir arbeiten nur mit euch, wenn es Sinn macht. Heute haben wir den Eindruck, dass wir nur mit ganz, ganz wenigen hier sind. Es gibt also so ziemlich viele, die irgendwie. Kann ich auf Toilette gehen? Das geht ja, ist ja normal. Mittwoch so zum Beispiel. Wenn man schon Mittwoch voraussieht, denkt man, boah, ich habe gar keinen Bock Mittwoch. Wenn du. Also nächste Woche kommen bitte die, die hier weiterarbeiten wollen, die anderen nicht. Ich würde sagen, dass wir noch recht am Anfang sind, was die Entwicklung der Mädchen betrifft. Ich denke, das liegt vielleicht auch daran, dass wir mit einer sehr großen Gruppe gestartet haben und dass wir im Grunde noch in diesem Gruppenfindungsprozess sind. Also ich verspreche mir einiges davon, dadurch, dass die Gruppe jetzt kleiner wird, dass wir endlich auch ans Arbeiten kommen. Also weil wir immer noch in dieser Phase sind, Regeln einhalten, eine geeignete Wortwahl finden, also sich im Grunde so diese normale soziale Kompetenz untereinander zu können. Wir sind noch gar nicht bei der Auseinandersetzung mit der eigenen Gewalttätigkeit draußen. So, ne? Weil die jetzt erst anfangen, sich zu öffnen auch. Ne? Also das ist jetzt erst langsam, so bei Halbzeit. Wir brauchen noch mindestens 20, 30 Sitzungen. Halbzeit. Was soll anders werden in deinem Leben? Wait for the end song. Don't be a hater. Ja, aber wirklich, Mann. Köln-Porz. Graue Betonriesen. In der Mitte ein Hartgummiplatz. Dein Block. Deine Leute. Ich hab gestern Kamillete getrunken. Ich renn nur noch am. Ich bin nur noch am Pisshaus. So. Nur noch am Pissen. So viel Klopapier kann man gar nicht brauchen. Echt? Nein. Ich hab kein Kamillentee. Bier besser, ne? Also ich kaltes Bier wäre besser gewesen. Ha? Meinst ja, zum Beispiel in Sachsen-Demo sagen direkt alle Bäh, Assi und so. Das heißt eigentlich Finkenberg. Aber nennen das alle eigentlich Demo. Manche wissen auch nicht mal, dass das eigentlich Finkenberg heißt. Ja. Ort halt. Alles mit Hochhäusern und so. Früher war Demo schlimm, aber jetzt geht's. In vielen Hauseingängen stinkt's immer noch nach Pisse. Aber die Mieten sind billig. Fast nur Arbeitslose hier, sagt eine Freundin. Und Drogen nimmt doch heutzutage jeder. Boah, bitte, ich darf Demo schon nach Scheiße heute. Geh jetzt zu deiner Oma. Ja, da auf den Spielplatz, da fängt die Sonne, weißt du? Hier ist Kacke, aufpassen. Ich hab keinen Bock auf Sommer. Das macht man die auch nicht. Ich glaub, ich geh arbeiten, ich will auch in den Urlaub. Ja, ach, ne, seid schon. Urlaub machen wäre schön. Wie für jeden anderen auch. Ich will aber nicht mehr Türkei. Also ich will schon Türkei, aber Türkei ist teuer, weißt du? Nicht immer für das gleiche Geld. Guck mal da, nee. 300 Euro, 300 Euro, 10 Tage, weißt du, was ich meine? Ein anderes Land will ich niemals hingehen. Warst du noch nie? Du willst auch mal weg von hier. Irgendwas aus deinem Leben machen. Du denkst an die anderen Mädchen aus dem Training. An Sarah, die total ausgeflippt ist, als die Trainerinnen ihr gesagt haben, dass sie raus aus dem Kurs ist. An die unscheinbare kleine 14-Jährige, die nie was sagt und die letzten Mittwoch mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus lag. Du denkst an das Mädchen, das dauernd krank ist und neulich heulend rausgerannt ist. Oder an die mit dem Missbrauch. Du erinnerst dich, wie komisch die Trainerinnen deine Freundin angeguckt haben, als sie erzählt hat, wie ihre Mutter sie früher immer geschlagen hat. Wie sie sie stundenlang in der Ecke stehen ließ wegen Kleinigkeiten, dem Kind scharfe Peperoni in den Mund gestopft und sie dann wieder geschlagen hat, weil sie noch lauter geschrien hat. Du erinnerst dich, dass ihr nicht wie sonst gelacht habt über diese Stories. Und du merkst, dass du genau das nicht willst. Mitleid. Bei den Jungen haben wir männliche Identität sehr im Fokus, weil Gewalt auch ein Teil der männlichen Identität ist. Und bei den Mädchen ist es zwar nicht Teil der weiblichen Identität, sondern es ist eher was man also als Frau eher nicht machen möchte, was ja auch die Mädchen sagen. Ich will nicht so ein Assi-Weib sein, so ein Schlägerweib. Auf der anderen Seite haben die Mädchen häufig so ein ganz ablehnendes Verhältnis Weiblichkeit insgesamt gegenüber. Also richtigen Hass auf Frau sein und auch weibliche Sexualität. Und das hängt schon wieder mit ihrer Gewalttätigkeit zusammen, weil ihre Gewalt sich auch überwiegend gegen Mädchen und Frauen richtet. Ihr würdet das natürlich nie zugeben. Aber eigentlich sind die Mädchen, mit denen ihr Ärger bekommt, immer ein bisschen wie ihr. Aber da wollen wir jetzt gerade, dass ihr da wieder dran denkt. Ekelhaft, ja. Also, ich habe auch gerade so ganz gedacht, war ekelhaft, dass du hier aufschreibst, das bist du nicht du erst. Wenn die Mädchen dann ans Nachdenken kommen über Dinge, die sie vorher noch nicht so nachgedacht haben, über Möglichkeiten, sich abzugrenzen oder auch Möglichkeiten, Nein zu sagen, dann haben wir, denke ich, schon viel gewonnen. Also ich finde, gewaltfördernd ist allein schon dieses dreigliedrige Schulsystem, dass man sehr früh erleben muss, dass man ausgesondert wird in eine Schulform, von der man möglicherweise von vornherein weiß, ich habe nicht die gleichen Chancen wie andere, sich abgestempelt fühlt. Also was auch nochmal in diese Kerbe fehlendes Selbstwertgefühl haut. Ne? Also das sind auch so gesellschaftliche Ursachen, die dazu beitragen. Changes are the pain in me. Agentur für Arbeit steht da. Julia, Hammer Hausaufgabe bis nächste Woche. Erstens Kiffen aufhören, zweitens zur Berufsberatung gehen, drittens eine Bewerbung schreiben. Voll die Berge, so boah, voll anstrengend. Tausend Details wollte der Mann vom Arbeitsamt am Telefon wissen. Wann, welche Schule, welcher Abschluss. Gott sei Dank hilft dir der neue Freund von deiner Mutter bei sowas. Entschuldigung, ist das die Agentur für Arbeit? Ah, okay, danke. Dein Abschlusszeugnis konntest du leider nicht finden. Das ist noch in irgendeiner Umzugskiste. Deinen Lebenslauf hast du gerade noch schnell in der Bahn auf ein Blatt Papier geschmiert, weil deine Stiefschwester dich gestern nicht an den Rechner gelassen hat. Aber du bist da, frisch geduscht, pünktlich und am richtigen Ort. Und du weißt jetzt schon, dass du den Trainerinnen beim AAT nächsten Mittwoch endlich mal was erzählen kannst, womit sie zufrieden sein werden. Gut, Julia, du hast einen Termin vereinbart bei der Berufsberatung. Dann erzähl mal bitte, was möchtest du gerne heute hier erfahren? Was willst du von hier mitnehmen? Ich wollte eigentlich Friseurin machen, aber ich möchte Altenpflegerin. Du willst doch nicht wirklich alten Leuten den Arsch abputzen, hat deine Freundin gesagt, als du ihr das mit der Altenpflege erzählt hast. Aber alles ist besser als Hartz IV. Jetzt auf diese soziale Richtung. Also ich komme auch mit Älteren gut klar und so. Und also ich finde es süß. Du findest es süß, okay. Aber so erste Erfahrungen mit Altenpflege hast du bisher noch gar nicht gesammelt. Nein, aber mein Onkel... Der ist auch krank, der war gelähmt und so. Und dann musste ich ihn auch immer helfen mit meiner Omi und so. Ja, hallo, guten Tag. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige in der Kölner Wochenspiegel an und wollte fragen, ob die noch aktuell... Ich weiß nicht, wie ich das so ausdrücken soll, so diese Frage. Aber meinen Sie nicht, dass ich mit diesem Zeugnis irgendwie eine Ausbildung... Also dadurch meinen Sie nicht, ne? Also das größte Problem ist für mich, Julia, dass du halt auf deinem Zeugnis einfach so eine riesige Anzahl von unentschuldigten Stunden hast. Ja, das schreckt jeden Arbeitgeber zunächst mal ab. Ja, das war halt... Das bereue ich auch sehr, wenn ich das ändern könnte, hätte ich das schon längst geändert. Ja, ich möchte mich gerne für ein Praktikum im Restaurant bewerben. Ja, halt Kellnern, vielleicht neue Bekanntschaften auch. Hallo, guten Tag, ich suche einen Ausbildungsplatz als Pferdewirtin und ich habe gehört, dass Sie regelmäßig einen Ausbildungsplatz vergeben haben. Ich wollte mal nachfragen. Okay, dann... Soll ich auch meine Bewerbungsunterlagen mitbringen? Ja, deshalb sitzt du ja hier, um das zu ändern. Ne? Bloß halt das, was jetzt in der Vergangenheit war, das ist jetzt nun mal nicht mehr zu verändern. Ne? Da stehen jetzt drauf knapp 160 unentschuldigte Stunden und die erschrecken jeden Arbeitgeber. Ne? Das bedeutet ja, du hast dir im Grunde genommen einen Freiraum verschafft, der 4 ganze Wochen ausmacht. 4 Wochen Sonderurlaub. Das ist echt nicht gut. Das ist einfach... Das Problem, mit dem du im Moment dann halt so ein bisschen arbeiten musst, da kannst du nur mit arbeiten, indem du dir positive Rückmeldungen jetzt erarbeitest, ne? Meine Mama. Ja, Mama? Ja, ich habe mich beraten lassen und so. Ja, wenn ich zu Hause bin, kann ich dir das auch alles erzählen, oder? Du bist unsicher. Bist es nicht gewohnt, dass dir jemand was zutraut, sich für dich interessiert? Die haben mir so Blätter gegeben. Wie bei dem anderen Mädchen aus dem AAT. Dem so oft gesagt wurde, dass es dumm ist, bis es das selber geglaubt hat. Ich bin heute Abend zu Hause, ne? Okay, Mama. Tschüss. Du bist doch nicht doof. Du warst doch jetzt in der Jahresverlängerung, oder? Willst du ein Jahr umsonst? Du willst dein Leben ändern. Hallo? Morgen guckst du dir die Blätter vom Arbeitsamt an. Wir sind ganz stolz. Aber warum du scheißt jetzt erstmal nach Kalk zum Kiffen. If you catch me at the border, I'll go visit my name. If you come around, hey, I'll make a more day. das ist Kennzeichen des Lebens, weiß ich nicht. Und das kommt im Test vor. Was ist Biologie? Kennzeichen des Lebens, Aufbau einer Zelle. Birsen, bei dir scheint das Anti-Aggressivitätstraining zu wirken. Seit 2 Monaten ziehst du das schon durch mit der Abendschule und musst das auch ganz alleine schaffen. Deine Mutter spricht ja nicht mal Deutsch. Aufgabe einzelne Teile, Unterschied, Tier- und Pflanzenzelle. Voll schwer, ey. Was sich bei mir geändert hat, also eigentlich nicht vieles, so weil so was ich hier gelernt habe, das wusste ich ja alles schon so. Und ich wusste ja schon, was richtig und was nicht richtig ist. Ja, das, dass ich in die Schule gehe, ja, dass ich das diesmal wirklich durchziehe und dass ich mir jetzt auch Ziele gesetzt habe und dass ich auch ein bisschen motivierter bin. Ja, jetzt, gerade nicht, aber das ist jetzt erst seit ein paar Tagen. Jetzt kann ich auf der Messe arbeiten. Aber ich müsste schon das machen. Ja, das ist genau das Problem. Dass es jede Woche einen neuen Grund gibt, warum irgendwas nicht geht, warum irgendwas nicht passt. Na, warum Schule wollte ich nicht machen? Weil ich habe ja gearbeitet und ich habe keinen Bock drauf. Ja, aber du gehst jetzt nicht arbeiten, du gehst auch nicht zur Schule. 15. Sitzung Anti-Aggressivitätstraining. Ihr seid nur noch 7 Mädchen im Kurs. Ich sehe meine Freunde seit über einem Monat, sehe ich meine Freunde gar nicht, weil ich nur am Arbeiten gegangen bin. Also mir fällt das auf, dass es irgendwie gar nichts in deinem Leben gibt, was so ein bisschen konstant durchweg funktioniert. Ich sag doch, ich sehe meine Freunde seit über einem Monat, weil ich nur am Arbeiten bin. Was funktioniert denn was da nicht? Was arbeitest du denn? Anastasia. Die merken sich jedes Wort, das du irgendwann mal gesagt hast. Auch, dass du nicht mehr kennen gehst. Dabei suchst du gerade was Neues. Vielleicht auf der Messe oder so. Auf jeden Fall Geld verdienen. Das weiß ich nicht, ich bin mir sicher. Was ist immer nur für einen Moment, da kommt nichts irgendwie mal für länger. Wo ist denn da für Plan in deinem Leben? Ja, dass du mal so ein bisschen planst, wo du eigentlich hin willst. Wo willst du denn hin? Wo siehst du dich in 3 Jahren zum Beispiel? Dir fehlt eine Perspektive, sagen die Trainerinnen immer. Und die anderen Mädchen im Kurs fangen jetzt auch schon an mit den vielen Fragen. Darf ich dir was sagen? Darf ich was ehrlich sagen? Das ist kindisch. Das ist echt kindisch, sowas. Egal, ich hab jetzt auch keine Lust, darüber zu reden. Das haben wir nicht. Dass du keine Lust hast, dann kapiert. Und dass du jetzt wütend bist, tun wir auch nicht. Das ist auch, finde ich, gar nicht so schlecht, weil wir uns damit endlich mal ein Problem nähern. Ne? Wie du eigentlich mit deiner Wut und mit deinem Frust umgehst. Du musst vor die Tür. Die anderen sammeln. Sammeln die Probleme, die sie an dir sehen. Und überlegen, wie du sie überwinden kannst, wenn du das willst. Und wenn du nach 1 Stunde wieder reinkommst, reden plötzlich nicht mehr die Trainerinnen mit dir, sondern die anderen Mädchen. Und das ist viel schlimmer, weil die so sind wie du. Ich mach das schon. Ja, du hast aber oft gesagt, du machst das, aber ich mach's ja nicht. Wieso nie? Du merkst, dass du nicht mehr durchkommst mit ja, ja. Du weißt ja selbst, dass du eigentlich mehr könntest. Ganz unten bist du, sagt die Trainerin. Krass. Eine von denen, über die bestimmt wird. 1-Euro-Job nicht angetreten, Arbeitslosengeld gestrichen. So läuft das. Und so kennst du das ja auch von anderen. Dabei willst du eigentlich mitbestimmen. Willst Anerkennung, Respekt. Und den holst du dir mit Gewalt. Also die meisten Jungs finden das ekelhaft, wenn ein Mädchen sich schlägt zum Beispiel. Aber geht manchmal nicht anders. Geht nicht. Dann weiß ich nicht. Das war mit, noch nicht mal so lange her, so vor, so wie ich 14 war. Da, keine Ahnung, da hat das alles angefangen. Ich hatte Stress zu Hause. Meine Mutter hat mir dann an dieser Zeit verboten, mit meinem Vater Kontakt zu haben. Keine Ahnung, dann... Ich muss das alles so verarbeiten, weil es kann mir doch keiner meinen Vater verbieten. So. Und da musste ich immer heimlich zu denen hin. Und dann hat die es immer rausgefunden, dann haben wir uns immer gestritten. Ich und meine Mutter, wir waren gar nicht so dicke. Das war, ja, dann bin ich zu meinem Vater gezogen. Das alles einfach zu viel. Ja, und dann fing ich damit an, halt zu schlagen, meine Wut rauszulassen an andere. Dann gehe ich dahin, dann versuche ich das zu klären. Aber wie ich das dann geklärt habe, halt mit Schläge. Ein blaues Auge, Lippen aufgeplatzt, blaue Flecken. Ja. Das ist alles der Körper, ne? Ja. Und seelisch, was hat das dabei verändert? Ja, das war scheiße, das hat wehgetan, weil das ja mein Freund war. Schläge zeigen Wirkung. Das habt ihr alle selbst zu spüren bekommen. Ich hab den noch ausgelacht, aber dann hat er ja immer weitergemacht und das, ja, das hat er, das tut ja einem weh, wenn der Freund, also es ist ja gar nicht. Dein Freund, dein Bruder, der Vater, die Mutter, die Schwester, der Stiefvater. Eure Familie ist euch heilig, egal wie sie euch behandelt haben. Eine Tochter muss ihren Eltern Respekt zeigen, findest du. Aber eine Tochter muss sich nicht alles gefallen lassen. Und ein Mädchen wie du erst recht nicht. Auch nicht von ihrem Freund. Ich durfte nicht schminken, ich durfte keine Jeans oder anziehen. Ich durfte bloß keine Ausschnitt anziehen. Ich durfte mich nicht schminken, ich durfte meine Haare nicht auflassen. Ich durfte nicht sonnenbaden, ich durfte gar nichts. Wir haben es öfters erlebt, ne, dass diese Nachdenklichkeit erstmal so eine völlige Umkehr in den alten Verhaltensmuster führt. Ne. Dann kommt natürlich eine Angst hoch. Erstmal, wenn ich das jetzt alles angucke, dann muss ich mein Leben ändern. Also halte ich lieber erstmal fest an dem Alten und sage vielleicht, nee, das ist alles falsch, ich muss es gar nicht ändern und versuche es mir noch ein bisschen schöner zu reden, damit ich es ertrage. Und das ist was, was viele Mädchen durchmachen. I heard the bell ringing, ding dong, ding dong. I heard the bell ringing, ding dong, ding dong, ding. Ja. Ja, klingeln. Wo denn? Deutsche, was? Bundespolizei. Hier, Ermittlungsdienst. Warum ist es nur so verdammt schwer, keinen Ärger zu bekommen? Warum hört das nie auf? Bundespolizei. Am Mittwoch hast du wieder einen Termin beim Jugendrichter, Julia. Anzeige wegen Körperverletzung. Ewig her, aber ausgerechnet jetzt, am letzten Termin vom AAT. Also ja, ich musste da rein und der Richter war ganz nett. Er meinte, also ich war wegen Gras und weil ich ein Mädchen geschlagen habe, musste ich da hin. Aber dann haben wir geredet und ich habe ihm gesagt, dass ich jetzt ein Jahrespraktikum machen möchte, meine Ausbildung. Und ja, und dass ich halt heute der letzte Tag im Antiaggressionstraining bin. Und dann hat er mit dem Staatsanwalt halt ein bisschen kommuniziert, weil, wie nennt man das auch, oder? Und auf jeden Fall, ja, wurden die beiden Sachen fallen gelassen. Und jetzt bin ich ziemlich glücklich. Ich mache auch keine Scheiße mehr. Ja, ich bereue es, dass ich das alles gemacht habe. Jetzt habe ich das wieder hinter mir. Du hast es hinter dir. Ein halbes Jahr lang Anti-Aggressivitätstraining. Nur 7 Mädchen von 14 haben das geschafft. Und du bist wirklich stolz darauf, dass du das durchgezogen hast. Dein Zeugnis willst du dir einrahmen lassen und zu Hause aufhängen. Oder vielleicht doch nicht, weil die das mit dem Kiffen auch eingeschrieben haben. Anastasia, wir mögen an dir, dass es dir wichtig ist, eine gute Freundin zu sein. Wir merken, dass du dann auch sehr viel dafür tust. Dass du gute Umgangsformen hast, die du nutzen kannst. Mhm. Und dass du manchmal offen über deine Gefühle gesprochen hast. Fanden wir dann auch sehr gut. Das mögen wir an dir. Okay, jetzt ist Julia dran. Was wir an dir mögen, ist dein Humor und deine Lebensfreude. Dass du wirklich die Fähigkeit hast, andere Menschen mitzureißen. Ich bin ruhiger geworden. Und ich lasse mich nicht mehr so eigentlich so schnell provozieren. Wenn ich Weiber angucke, okay, Mädchen angucken, dann scheiße ich einfach drauf, lass sie gucken. Aber ja, also mir hat das schon ein bisschen genützt. Du musstest mit fremden Menschen über dich und dein Leben reden. Ein bisschen wird dir das sogar fehlen. Ja, schon. Ich habe angefangen in Schule und ich habe mir auch überlegt, dass ich keinen Scheiß mehr mache, weil dann würde ich wieder hier hinkommen oder es wird schlimmer und darauf würde ich gar nicht klarkommen. Ich finde das voll schlimm hier, dieser AT. Ja, nach Hause, okay. Hallo, ich glaube jetzt mehr. Ja, Mittwochabend, 9 Uhr. Ihr verabschiedet euch von den Trainerinnen und raucht noch eine letzte Abschlusskippe miteinander. Danach werden sich eure Wege trennen. Was ich mir wünsche, ja, auf jeden Fall Wirst du jetzt zur Schule gehen und arbeiten? Das auf jeden Fall. Ja, ein gutes Leben halt. Ich möchte einen guten Job haben. Keine Hartz IV. Gewalt ist tabu. Keine Fragen mehr, keine Hausaufgaben. Nur noch das, was ihr euch selbst vornehmt. Ich will mit meiner besten Freundin nach Spanien ziehen und da unser Leben leben. Ja, das ist mein größter Traum. Ihr schafft das. Ihr schafft alles. Ich liebe euch! Ich liebe euch! Wenn ihr wollt. Riot Girls. Ausflüge in die Kampfzone. Ein Feature von Sabine Bernardi und Annette Blaschke. Mit Janina Sachau als Erzählerin, den AAT-Trainerinnen Anja Steingen und Mel Gehring-Decker von der Arbeiterwohlfahrt Köln. Und den Mädchen aus dem Anti-Aggressivitätstraining, die in Wirklichkeit alle anders heißen. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Tim Müller. Regie Leonard Koppelmann. Redaktion Leslie Rosin. Weißt du, was ich jetzt gerne machen würde? Ich würde echt gerne einen fetten Joint rauchen. Ja. Sollen ich würde jetzt auch gerne einen Joint rauchen. Sollen wir nach Hohlweide fahren und der soll uns einen auf Kombi geben? Sollen wir nach Kalk fahren? Wollen Sie mitkommen? Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2009, gefördert von der Filmstiftung NRW.